Als wir an dem zweigipfligen Berg vorüberfuhren, konnten wir die schwarze Mündung von Ben Gunns Höhle sehen und neben dieser eine menschliche Gestalt, die sich auf eine Muskete lehnte. Es war der Squire, und wir winkten mit einem Taschentuch und brachten ein dreifaches Hurra aus, in welches Silver so herzhaft wie alle anderen einstimmte. Als wir 3 Meilen weiter gerade in die Mündung der Nordbucht einfuhren, wem begegneten wir da? Der Hispaniola, die auf eigene Hand sich auf die Fahrt begeben hatte. Die letzte Flut hatte sie flott gemacht. Und wäre ein kräftiger Wind geweht oder wäre die Strömung so stark gewesen wie an dem südlichen Ankergrund, so hätten wir das Schiff überhaupt nicht mehr oder jedenfalls als hoffnungslos gestrandetes Wrack gefunden. So war der Schaden nicht groß, abgesehen davon, dass das Hauptsegel etwas gelitten hatte. Ein anderer Anker wurde fertig gemacht und in 1,5 Faden tiefem Wasser ausgeworfen. Dann ruderten wir wieder nach der Rumbucht zurück, der nächsten Landungsstelle bei Ben Gunns Schatzhaus. Und dann kehrte Gray allein mit dem Gig nach der Hispaniola zurück, auf der er die Nacht überwachen sollte. Eine sanfte Steigung führte vom Strande bis zum Eingang der Höhle hinauf. Oben trat der Squire uns entgegen. Zu mir war er sehr herzlich und freundlich. Von meinem Durchbrennen sagte er kein Wort, weder des Lobes noch des Tadels. Als Silver ihn höflich mit einer Verbeugung begrüßte, wurde der Squire etwas rot und sagte: »John Silver, ihr seid ein überlebensgroßer Schurke und Betrüger, ein fürchterlicher Betrüger, Herr. Mir ist gesagt worden, ich soll euch nicht verfolgen. Nun gut, ich tu's auch nicht. Aber die Toten, Herr, die hängen an eurem Halse wie Mühlsteine.« »Danke Ihnen, freundlichst Herr«, antwortete Long John mit einer abermaligen Verbeugung. »Verschont mich mit eurem Dank«, rief der Squire. »Es ist eine schwere Pflichtverletzung von mir, dass ich euch begnadige. Abtreten!« Hierauf betraten wir alle die Höhle. Es war ein großer, luftiger Raum mit einer kleinen Quelle, die ein von Gebüschen eingefasster Weiher gedeckt hatte. Der Boden bestand aus reinem Sand. Vor einem großen Feuer lag Kapitän Smollett, und in einer entfernten Ecke, die von der Glut des Feuers nur ab und zu erleuchtet wurde, erblickte ich große Haufen von Münzen und würfelförmig aufgeschichteten Goldbarren. Das war Flints Schatz, den zu suchen wir die weite Reise gemacht hatten und der bereits 17 Menschen von der Hispaniola das Leben gekostet hatte. Wie viele Menschenleben es gekostet hatte, ihn aufzuhäufen, wie viel Blut und Tränen, wie viel gute Schiffe in das tiefe Meer versenkt waren, wie viel brave Menschen mit verbundenen Augen über die Planke geschickt worden waren, wie viele Kanonenschüsse abgefeuert, wie viel Schande und Lüge und Grausamkeit mit ihm verbunden war, das mochte vielleicht kein lebender Mensch sagen. Doch waren noch 3 auf dieser Insel, Silver und der alte Morgan und Ben Gunn, die jeder ihren Anteil an diesen Verbrechen hatten, wie auch jeder von ihnen vergeblich gehofft hatte, einen Anteil von der Beute zu bekommen. »Komm her, Jim«, sagte der Kapitän. »Du bist ein guter Junge auf deine Art, Jim, aber ich glaube nicht, dass du und ich noch einmal miteinander zur See gehen werden. Du bist ein geborener Günstling, und solche Leute kann ich nicht vertragen.« »Seid ihr das, John Silver? Was wollt ihr hier, Mann?« »Melde mich wieder zu meinem Dienst, Herr«, antwortete Silver. »Aha«, sagte der Kapitän, und das war alles, was er sagte. Wie schmeckte mir das Abendessen heute, da alle meine Freunde um mich herum saßen. Und was für eine köstliche Mahlzeit war das. Ben Gunns gepökeltes Ziegenfleisch und dazu einige Leckereien und ein paar Flaschen alten Weines von der Hispaniola. Niemals waren Menschen lustiger, davon bin ich überzeugt. Und Silver war auch dabei. Er saß beinahe im Dunkeln, seitwärts von uns anderen, aber er aß mit herzhaftestem Appetit, immer dienstbereit aufspringend, wenn irgendetwas gewünscht wurde, und sogar ganz gemütlich in unser Gelächter einstimmend, derselbe höfliche, freundliche, diensteifrige Seemann wie auf der Anreise.